Kundgabe 7910. Empfangen am 4.6.1961. Lehre der Verdammung ist Irrlehre. Fürchtet nicht, dass ihr verloren gehet, wenn ihr mich im Herzen traget. Glaubet nicht, dass ein rächender Gott euch strafen wird für eure Sünden, dass er kein Erbarmen kennet, dass er euch auf ewig verdammet. Ich bin ein Gott der Liebe und der Barmherzigkeit, und ich helfe euch nur immer aus der Tiefe empor, in die ihr selbst euch gestürzt habt im freien Willen. Durch eure Sünde habt ihr euch selbst in einen Zustand versetzt, der unselig ist. Ihr habt euch selbst den Leidenszustand geschaffen, in dem ihr euch befindet. Ich aber werde immer euch beistehen, aus der Tiefe herauszufinden. Ich werde immer wieder euch dazu verhelfen, dass ihr wieder selig werdet, wie ihr es waret im Anbeginn. Das Böse habt ihr selbst gewollt und an euch herangezogen, und die Auswirkung dessen kann niemals Seligkeit sein, sondern ein unseliger Zustand ist Folge dessen, was ihr freiwillig anstrebtet und getan habt. Euer Gott und Vater aber liebt euch, denn ihr seid aus seiner Liebe hervorgegangen, und diese Liebe höret nimmer auf. Sie wird also stets bestrebt sein, euch wieder zurückzugewinnen, und sie wird alles tun, euch wieder ein seliges Los zu schaffen, wozu jedoch euer freier Wille gehört. Denn so wie ihr einst freiwillig von mir gegangen seid, so wie ihr einst freiwillig eine schwere Sünde auf euch geladen habt, so auch müsstet ihr freiwillig wieder zu mir zurückkehren. Ihr müsstet eure Schuld einsehen, bereuen und um Vergebung der Schuld bitten. Und alles wird sein wie im Anbeginn. Ihr werdet in der Verbindung mit mir überaus selig sein. Also dürfet ihr immer glauben an einen Gott der Liebe und Barmherzigkeit. Denn ob ich auch ein gerechter Gott bin, so überlasse ich euch doch nicht eurem selbstgewählten Schicksal oder belege euch mit Strafen. Und darum ist es falsch zu sagen, dass ich euch verdamme für eure Sünden, sondern ich stelle dieser Ansicht das Werk meiner Liebe und Erbarmung entgegen, meinen Opfertod am Kreuz für eure Sünden. Wollte ich euch auf ewig verdammen für eure einstige Sündenschuld, dann wäre mein Erlösungswerk wahrlich nicht nötig gewesen. So aber gab ich euch einen Beweis meiner Liebe und Erbarmung. Ich opferte mich selbst. Ich starb für euch. Ich gab für eure Sündenschuld mein Leben hin am Kreuz. Schon daraus könnet ihr erkennen, dass die Lehre von der ewigen Verdammnis eine Irrlehre ist. Denn mein Erlösungswerk beweiset euch das Gegenteil. Es beweiset euch einen Gott der Liebe und Erbarmung, der sich selbst hingibt, um eure Schuld zu tilgen, der also nimmermehr euch auf ewig verdammen wird. Ein strafender Gott ist kein rechtes Bild von mir und meinem Wesen, der ich die Liebe bin und nimmermehr meine Geschöpfe in noch größeres Elend stürzen werde, als sie schon erfahren haben durch ihren Abfall von mir. Ich will sie wieder zurückgewinnen, und ich nahm deshalb ihre Schuld auf mich, um sie zu tilgen, weil mich das Los alles Gefallenen erbarmte und ich ihm emporhelfen will zur Höhe. Aber das Geschöpf, der Mensch im letzten Stadium auf der Erde, kann sich auch weigern, meine Erbarmung anzunehmen und sich also in weiter Entfernung von mir eigenwillig bewegen, dann ist er auch unglückselig. Dann schafft er sich selbst das Los der Verdammnis, das er aber auch jederzeit selbst beenden kann, wenn er sich nur an mich wendet, wenn er mein Erlösungswerk anerkennt und es für sich auch in Anspruch nimmt. Immer wird er in mir den liebenden Vater finden, der seinem Kind helfen will, der selbst nach seinem Kind verlangt und er ihm ständig helfend zur Seite steht. Nur, dass er den freien Willen des Kindes achtet, dass er es nicht zur Rückkehr zwingt. Dann aber ist auch sein Los so lange unselig, bis die freiwillige Zuwendung zu mir erfolgt ist. Ich bin ein Gott der Liebe und der Barmherzigkeit. Doch die Gerechtigkeit, die auch zu meinem vollkommenen Wesen gehört, verbietet es, euch, die ihr sündig geworden seid durch eigene Schuld, ein seliges Los zu bereiten. Ihr müsset zuvor die Entsühnung eurer Schuld durch meine Erlösung annehmen. Ihr müsset euch zu mir bekennen in Jesus Christus und zu denen gehören wollen, für die ich mein Blut vergossen habe am Kreuz. Und ihr werdet wahrlich nicht mehr von einem Gott des Zornes sprechen, der euch unbarmherzig verdammt. Ihr werdet meine Liebe an euch selbst erfahren, denn der eure einstige Sündenschuld auf sich genommen und sie entsühnt hat, der wird sich wieder mit euch vereinen und euch durchstrahlen mit seiner Liebekraft. Und ihr werdet selig sein und bleiben bis in alle Ewigkeit. Amen.